Im Juli erreichte die Black Hand einen internationalen Meilenstein. Lloyd's of London gab bekannt, ab sofort sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen gegen Übergriffe des Bundes zu versichern. Der Terror schlug sich sogar in der Demografie nieder. Die Farmer von Georgia, Alabama oder Mississippi brauchten um 1900 dringend Arbeitskräfte, um die Felder zu bestellen und die Ernte einzufahren. Staatliche Stellen schätzten, dass der Region täglich $1 Million verloren ging, weil Feldarbeiter fehlten, zumal die Afroamerikaner vor dem virulenten Rassismus und den diskriminierenden Jim Crow-Gesetzen nach Norden flohen. Wer sollte diese Lücke füllen? Die sparsamen, an Hitze gewöhnten und fleißigen Italiener waren ideale Kandidaten. Dagegen erhob sich jedoch überall Einspruch. Manchmal ist es klüger, bekannte Übel zu ertragen, hieß es 1906 im Nashville American, als sich neue Ungewisse aufzuhalsen. Die Staaten südlich der Mason-Dixon-Linie forderten bei der Bundeseinreisebehörde zwar mehr nordeuropäische Einwanderer an, wollten aber ausdrücklich keine Italiener. In der Sitzungsperiode 1908 verabschiedete der Senat von Virginia einen Antrag, der die Abgeordneten anhielt, sich auf jede erdenkliche Weise dem Zuzug südeuropäischer Einwanderer mit ihren Mörderbanden zu widersetzen. 1907 stand der Bund sogar im Mittelpunkt des Rennens um das Amt des Gouverneurs von Mississippi. Der derzeitige Wahlkampf, berichtete die Pittsburgh Post, dürfte sich voraussichtlich um eine Rassenfrage drehen, allerdings um eine, die mit der üblichen kaum zu tun hat. Es sieht so aus, als würde die Wahl zum Volksentscheid darüber, ob der Italiener nun erwünscht ist oder nicht. Die Kandidaten zogen von Kleinstadt zu Kleinstadt und verdammten das Unheil, das die Horden olivhäutiger Süditaliener über das angelsächsische Mississippi bringen würden. Manche bastelten sogar Black Hands Sammelalben voller Zeitungsausschnitte über Bombenattentate und Entführungen im Norden. Diese Alben reichten sie bei Wahlkampfveranstaltungen herum, wo die Wähler sie fasziniert durchstöberten und von Dingen wie Fregio, Omerta und Bluteid erfuhren. Als 1915 der moderne Ku Klux Klan gegründet wurde, gingen seine Mitglieder auf Italiener los, zündeten Kreuze auf deren Rasen in Mississippi an und vertrieben ihre Familien mit vorgehaltener Waffe aus der Stadt Birmingham in Alabama. Die Gesichter, die einem im heutigen Asheville begegnen, die großen Namen von Tuscaloosa oder Biloxi, die Absolventenliste der Universität Ole Miss, das alles hätte sich ganz anders entwickeln können. Der Bund schürte Angst, wo es vorher nichts als Fremdheit gegeben hatte. 4 Jahre lang hatte das Land verschiedene Kombinationen aus polizeilichem Druck, neuen Gesetzen, öffentlicher Ächtung und Bürgerwehren ausprobiert. Geändert hatte sich nur wenig. Wenn überhaupt, war der Bund stärker geworden. Die Black Hand war nicht mehr nur eine Mode. Sie drohte, fester Bestandteil des Landes zu werden. Sofern die Black Hand nicht bald mit den drastischsten Maßnahmen ausgelöscht wird, warnte der San Francisco Call, wird ihr System sich tief in der Sozialstruktur Amerikas festsetzen. Laut Schätzung der Zeitung würde es 10 Jahre und viele Polizistenleben kosten, den Bund zu eliminieren.